Erster, ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes, deshalb sollt ihr euch nicht wegen eines Toten ritzen oder eure Köpfe kahl scheren. Zweiter, denn ihr seid ein Volk, das dem Herrn, eurem Gott, gehört und ihm heilig ist, weil er euch aus allen Völkern der Erde ausgewählt hat, damit ihr sein besonderes Eigentum seid. Dritter, ihr sollt nichts Abscheuliches essen. Vierter, diese Tiere dürft ihr essen, Rinder, Schafe und Ziegen. Fünfter, dazu gehören Hirsche, Gazellen, Dammhirsche, Steinböcke und andere ähnliche Wildtiere. Sechster, ihr dürft alle Tiere mit vier Beinen essen, die gespaltene Hufe haben und wiederkäuen. Siebter, von den Wiederkäuern und Tieren mit gespaltenen Hufen dürft ihr diese nicht essen, das Kamel, den Hasen und den Klippdachs. Denn obwohl sie wiederkäuen, haben sie keine gespaltenen Hufe, deshalb gelten sie für euch als unrein. Achter, auch das Schwein ist unrein, denn es hat zwar gespaltene Hufe, aber es wiederkäut nicht. Ihr sollt weder sein Fleisch essen noch tote Schweine berühren. Neunter, von allen Tieren, die im Wasser leben, dürft ihr die essen, die Flossen und Schuppen haben. Zehnten, Tiere ohne Flossen und Schuppen dürft ihr nicht essen, denn sie gelten für euch als unrein. Elfter, alle reinen Vögel dürft ihr essen. Zwölfter, diese Vögel dürft ihr aber nicht essen, den Adler, den Bartgeier und den Geier. Dreizehnter, auch die Weihe und alle Arten von Falken. Vierzehnter, sowie alle Arten von Raben. Fünfzehnter, den Strauß, die Schwalbe, die Möwe und alle Arten von Habichten. Sechzehnter, das Käuzchen, den Uhu, die Eule. Siebzehnter, den Pelikan, den Aasgeier, den Kormoran. Achtzehnter, den Storch, alle Arten von Regenpfeifern, den Wiederhopf und die Fledermaus. 19. Alle geflügelten Insekten gelten für euch als unrein und dürfen nicht gegessen werden. 20. Alle reinen Vögel dürft ihr essen. 21. Ihr sollt kein Aas essen. Ihr dürft es aber einem Fremden geben, der bei euch wohnt, damit er es isst, oder es einem Ausländer verkaufen, denn ihr seid ein Volk, das dem Herrn, eurem Gott, heilig ist. Ihr sollt auch kein Zicklein in der Milch seiner Mutter kochen. 22. Von allem, was ihr auf euren Feldern anpflanzt und erntet, sollt ihr jedes Jahr den zehnten Teil abgeben. 23. Diesen zehnten sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, an dem Ort essen, den er auswählen wird, um dort seinen Namen zu ehren. Dazu gehören der zehnte Teil eures Getreides, Weines und Öls sowie die Erstgeborenen eurer Rinder und Schafe, damit ihr den Herrn, euren Gott, immer zu ehren lernt. 24. Wenn der Weg zu lang ist, um den Zehnten zum Ort zu bringen, den der Herr, euer Gott, für seinen Namen ausgewählt hat, und wenn der Herr, euer Gott, euch reich gesegnet hat, 25. dann verkauft ihr den Zehnten und nehmt das Geld mit. Geht dann zu dem Ort, den der Herr, euer Gott, ausgewählt hat, 26. Dort könnt ihr mit dem Geld kaufen, was immer ihr wollt, Rinder, Schafe, Wein, andere Getränke und alles, wonach ihr euch sehnt. Esst und trinkt dort vor dem Herrn, eurem Gott, und freut euch mit eurer ganzen Familie. 27. Vergesst dabei auch die Leviten nicht, die in euren Städten wohnen, denn sie haben keinen eigenen Landbesitz wie ihr. 28. Alle 3 Jahre sollt ihr den gesamten Zehnten eurer Ernte in euren Städten sammeln. 29. Damit die Leviten, die keinen eigenen Landbesitz haben, sowie die Fremden, Waisen und Witwen in euren Städten kommen und genug zu essen haben. Dann wird der Herr, euer Gott, euch bei allem segnen, was ihr tut.